was du von mir willst. Badebauch, Arme und Beine, aber bade nie allein. Bade nicht im Sonnenschein, aber bade nie allein. Bade dies und bade das, ob die Kammer wird das dein. Bade, wenn du willst, sogar des Nachts im Mondenschein. Feines, entzückend süßes Kleines, was ich woanders bisher leider nie sah. Im Freibad war ein schreckliches Gewimmel und trotzdem fühlte ich mich wie im Himmel. Ich werd mein Wort nicht brechen und niemals drüber sprechen. Ein Kavalier genießt nun mal und schweigt. Steigst du im Urlaub verkehrt aus dem Bett?

Scheich oder König, ob viel Geld oder wenig, ob Kapitän der Industrie, in Baden-Baden trifft man sie. Beamte und Vertreter, Playboys und schwere Nöter, beim Baden sind sie alle gleich, in Baden sind sie alle reich. Es kann nicht schaden. Kommt man aus Spanien, aus Frankreich und Italien, aus Griechenland und der Türkei, sogar Chinesen sind dabei. Aus Kanada und Schweden, am Spieltisch trifft man jeden, denn jeder will mal baden gehen und nicht am trockenen Ufer stehen. Es kann nicht schaden. Vereine für Taubenzucht und Skat, für Fußball und Kegel, für Aufzug von Salat, für Leute mit Auto, Motorrad und mit Pferd, uns Wasserratten aber ist nur eines lieb und wert. Ja, ja, ja, wir gehen so gerne baden, wir gehen so gerne. Mensch, ärgere dich nicht, wir Wasserratten sind auf etwas anderes erpicht. Ja, ja, ja, wir gehen so gerne baden, wir gehen so gerne. das Fräulili Badensee, das war schön. Da kann man Badensee rund und schön im Wasser stehen. Und wenn sie ungeschickt tief sich bückt, so, da sieht man ganz genau bei der Frau. Oh, ich hab das Fräulili Badensee, das war schön. Da kann man Badensee rund und schön im Wasser stehen. Man fühlt erst dann sich recht als Mann. Schön zur Zeit, verreise nach irgendwo. Oh, oh, oh. Sand und ne Badehose ist hauseng. Wenn man sich bückt, dann geht es ganz leicht weg. Wenn das einem Herrn am Strand passiert, springt er ins Wasser rein, was alle amüsiert. Dem ist der Badebutze Platz, ei, ei, ei, ei. Dem ist der Badebutze Platz, ei, ei, ei, ei. Das ging nur ratsch, da war sie kaputt. Sicher angelegt, kaufte Aktien seiner Firma, die ist heut schon weggefegt. Meier gar nicht fein, legt den Schmidt herein, und so kann der Schmidt sich an den Aktien freuen. Ja, ja, ja, Mann, ja, der gut schwimmen kann, ging trotzdem schon baden. Ja, ja, ja, drum kann etwas Wachsamkeit nie und nirgends schaden. Vor dem Geldschrank stand weit offen, doch was drin war, war nicht viel. Oben an der Tür, neben dem Scharnier, da stand der Refrain auf einem Stück Papier. Ja, ja, ja, Mann, ja, der gut schwimmen kann, ging trotzdem schon baden. Ja, ja, ja, drum kann etwas Wachsamkeit sprach das dumme Schaf, und nun weiß die Dame, er ist Fotograf. Ja, ja, ja, Mann, ja, der gut schwimmen kann, ging trotzdem schon baden. Ja, ja, ja, drum kann etwas Wachsamkeit nie und nirgends schaden. Mann, ja, der gut schwimmen kann, du sprichst dann.